Zum vierten Mal begehen wir den Heldengedenktag unseres Volkes in diesem Raume. Die Verlegung der Frist fand statt, weil ich glaubte, dass jetzt die Stätten meiner Arbeit, an die ich seit Monaten gebunden war, mit ruhigem Gewissen verlassen zu können. Denn dank dem Opfer und Heldentum unserer Soldaten der Ostfront ist es gelungen, nunmehr endgültig die Krise, in die das deutsche Heer durch ein unverdientes Schicksal gestürzt worden war, zu überwinden, die Front zu stabilisieren und jene Maßnahmen einzuleiten, die den vor uns liegenden Monaten wieder den Erfolg bis zum endgültigen Siege sichern sollen. Dass es unter diesen Umständen verantwortet werden kann, die nunmehr seit vielen Monaten bestehende Urlaubssperre mit dem heutigen Tage aufzuheben, um in den kommenden Monaten in steigendem Maße unseren braven Männern wieder den Weg zu ihrem Leben in der Heimat zu erschließen, macht es auch mir seelisch leichter, am heutigen Tage hier zu sein. Wenn es noch notwendig gewesen wäre, in unserem Volk den ganzen Ernst, diese gigantischen Auseinandersetzungen zu Lande, auf den Meeren und in der Luft, auf Leben und auf Tod zu erläutern, dann hat vor allem der zurückliegende Winter auch die letzten Zweifel darüber beseitigt. Die Steppen des Ostens haben noch einmal ihre Millionen Massen, die gegen Europa wälzen lassen, vorwärts gepeitscht von der gleichen Macht, die seit alters her Kriege organisiert, an ihnen profitiert und damit gerade im heutigen Zeitalter kapitalistische Interessen und bolschewistische Instinkte den gleichen Zielen dienen lässt. Wie groß die Gefahr einer Überrennung des ältesten Kulturkontinents der Welt in diesem Winter war, bleibt der Darstellung der späteren Geschichtsforschung überlassen. Dass sie nunmehr gebrochen und damit von Europa abgewendet wurde, ist das unvergängliche Verdienst jener Soldaten, deren wir heute gedenken. Aber schon der Blick in die gigantischen Vorbereitungen, die der Bolschewismus zur Vernichtung unserer Welt getroffen hat, lässt mich schaudern erkennen, wohin Deutschland und der ganze übrige Kontinent geraten wären, wenn nicht die nationalsozialistische Bewegung vor 10 Jahren die Macht im Staat erhalten hätte und mit der ihr eigenen Entschlossenheit nach zahllosen, fehlgeschlagenen Bemühungen um eine Rüstungsbeschränkung den sofortigen Wiederaufbau der deutschen Wehrmacht eingeleitet haben würde. Denn das Weimarer Deutschland unserer zentrümlerisch-marxistisch-demokratischen Parteienwirtschaft wäre durch diesen Ansturm in Asien hinweggefegt worden wie Spreu vor einem Orkan. Immer klarer erkennen wir, dass die Auseinandersetzung, in der sich seit dem Ersten Weltkrieg Deutschland und Europa befinden, allmählich den Charakter eines Kampfes annimmt, der nur mit den größten geschichtlichen Ereignissen der Vergangenheit verglichen werden kann. Ein Mitleid und erbarmungsloser Krieg wurde uns von dem ewigen Judentum aufgezwungen, der, wenn er nicht vor den Toren und Grenzen Europas den Elementen der Zerstörung Einhalt zu gebieten vermöchte, diesen Kontinent in ein einziges Ruinenfeld verwandeln würde. Aber nicht die verbrannten Städte wären es, die zerstörten Kulturdenkmäler, die als schlimmste Folge dieses Kampfes dann übrig blieben, sondern die bestialisch niedergemetzelten Menschenmassen, die dieser innerasiatischen Flut genauso zum Opfer fallen würden, wie es in der Zeit der Hunnen- und Mongolenstürme einst schon der Fall war. Was der Deutsche und die mit ihm verbündeten Soldaten heute im Osten beschirmen, ist nicht das steinerne Antlitz oder das soziale und geistige Gepräge dieses Kontinents, sondern es sind die ewigen menschlichen Substanzen, von denen seit grauen Vorzeiten alle Werte ausgegangen sind, die nicht in Europa und Amerika, sondern darüber noch weit hinaus der menschlichen Kultur überhaupt ihren heutigen Ausdruck geben. Neben dieser aus dem Osten drohenden Bild der Barbarei erleben wir nicht weniger die satanische Zerstörungswut des mit ihm verbundenen sogenannten Westens. Die Kriegsziele unserer Feinde sind uns aus zahllosen Publikationen, Reden und offenen Forderungen bekannt. Das Geschwätz einer Atlantikcharta wiegt dagegen genauso viel wie die einstigen 14 Punkte Wilsons gegenüber der dann gekommenen realen Gestaltung des Versailler Diktats. So wie der Kriegsherr Churchill in der parlamentarischen englischen Demokratie, als er 1936 nun nicht verantwortlicher Leiter Großbritanniens war, mit seinem Ausspruch, dass Deutschland wieder vernichtet werden müsste, der kommenden Entwicklung den Weg gewiesen hat, so projizieren in diesen gleichen Demokratien die Elemente der jetzigen Friedensforderungen schon heute den von Ihnen angestrebten Zustand Europas nach dem Kriege. Und Ihre Ziele decken sich vollständig mit den uns nicht nur bekannten, sondern erlebten Demonstrationen Ihrer bolschewistischen Verbündeten. Ausrottung aller nationalbewussten kontinentalen Völker und an der Spitze unseres eigenen Deutschen. Ob dabei englische oder amerikanische Blätter, Parlamentarier, Volksredner und Literaten als Kriegsziel, die Zerstörung des Reiches, die Wegnahme der Kinder unseres Volkes, die Sterilisierung der männlichen Jugend usw. als erstes Kriegsziel fordern. Oder ob der Bolschewismus kurzerhand die Abschlachtung ganzer Völkerschaften von Männern, Frauen und Kindern in der Praxis betreibt, ist ein und dasselbe. Denn die letzte treibende Kraft ist ohnehin der ewige Hass jener Rasse, die seit Jahrtausenden als wahre Gottesgeißel die Völker so lange züchtigt, bis sich diese in Zeiten der Selbstbesinnung ihrer Peiniger wieder erwehren. Ich spreche dies nicht aus für das deutsche Volk. Es braucht heute keinen Zuspruchs in seiner moralischen Haltung. Die Front beweist ihr stilles Heldentum seit über 1000 Tagen und hier zur Seite steht heute die deutsche Heimat, die selbst in großen Teilen des Reiches Kriegsgebiet geworden ist. Nicht nur, dass sie arbeitend und schaffend unseren Soldaten die Waffen liefert, nein, sie ist gezwungen, ihren eigenen Kampf zu kämpfen und im Erdulden und Ertragen der feindlichen Zerstörungswut wachsen Frauen, ja Kinder empor zu einem Heldentum, das sich oft in nichts mehr von dem an vielen Stellen der Front unterscheidet. Der Helden zu gedenken, hat zu allen Zeiten nur der das Recht, der sich vor ihnen nicht zu schämen braucht.